Ruhe, Isa, fließt. Oma mit, grüß Gott, dich grüß, liegt meine schöne Münchner Stadt, die ihresgleichen nicht hat. Wasser ist billig, rein und gut, nur verdünnt es unser Blut. Schöner sind Tropfen goldenen Weins, aber am schönsten ist eins. In München steht ein Hofbräuhaus, eins, zwei, super. Da läuft so manches Fettchen aus, eins, zwei, super. Da hat schon mancher brave Mann, eins, zwei, super, gezeigt, was er so vertragen kann. Schon früh am Morgen fing er an und spät am Abend kam er heraus. So schön ist im Hofbräuhaus. Bald mehr. Oft kriegt zu Haus die Frauen Schreck, bleibt der Mann mal länger weg. Aber die braven Nachbarsleut, die wissen besser Bescheid. In München steht ein Hofbräuhaus, eins, zwei, super. Da läuft so manches Fässchen aus, eins, zwei, super, da hat schon mancher brave Mann, eins, zwei, super, gezeigt, was er so vertragen kann, schon früh am Morgen.